jetzt mit Pastor Joseph Prince. Erst gestern habe ich zu meiner Frau gesagt, da draußen gibt es so viel Tod. Selbst bei Inhalten für Kinder, sobald sie nicht christlich sind. Achten Sie darauf, was sich Ihre Kinder anschauen. Überlassen Sie sie nicht einfach sich selbst. Ich weiß, dass es einfacher ist, sie vors Tablet oder den Fernseher zu setzen. Achten Sie darauf, was Sie sich anschauen. Achten Sie darauf, dass der Kinderschutz eingeschaltet ist und dass Sie die Grenzen kennen. Überlassen Sie sie nicht einfach sich selbst. Ihre Kinder sind zu kostbar, um sie von einer Welt erziehen zu lassen, der sie gleichgültig sind. Sie müssen wissen, was sie sehen. In weltlichen Kindersendungen gibt es so viel Hexerei. Sie müssen wirklich aufpassen, Amen. Ich glaube aus ganzem Herzen, dass wir hier den Grund für Bitterkeit und fehlende Heiligkeit finden. Was ist das Gegenteil von Bitterkeit? Dem Frieden nachjagen, nicht wahr? Aber was ist passiert, lange bevor die bittere Wurzel gewachsen ist? Sie haben die Gnade Gottes versäumt. Gehen wir zu Galater 5, Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Aus der Gnade fallen heißt nicht zu sündigen. Wir sagen Dinge wie, der ist aus der Gnade gefallen, er ist mit seiner Sekretärin durchgebrannt. Nein, aus der Gnade fallen heißt, dass uns Jesus nichts mehr nützt. Und das ist schrecklich. Wenn Sie krank sind, wollen Sie, dass Jesus Ihnen nützt. Wenn Sie pleite sind, wollen Sie, dass Jesus Ihnen nützt. Wenn Sie depressiv sind, wollen Sie, dass Jesus, der wahre Shalom Gottes, Ihnen nützen kann, nicht wahr? Die Frage ist also, was sorgt dafür, dass uns Christus nichts mehr nützt? Was sorgt dafür, dass der allmächtige Christus keinen Nutzen mehr für Ihr Leben hat? Aber Pastor Prinz, Gott kann doch alles tun. Gott ist allmächtig. Nein, es gibt Dinge, die Gott nicht kann. Gott kann Sie nicht zwingen, Ihren Zehnten zu geben, stimmt's? Das ist das Erste. Das wissen Sie. Gott kann nicht lügen. Das wissen Sie alle, stimmt's? Gott kann nicht lügen. Es gibt Dinge, die Gott nicht kann. Gott kann nicht lügen. Sie sagen vielleicht, nein, er will nicht. Nein, will nicht bedeutet, dass er es könnte und sich dagegen entscheidet. Aber er kann es einfach nicht. In meiner Bibel steht, Gott kann nicht lügen. Das ist die starke Grundlage für mein Vertrauen in ihn. Weil ich weiß, dass sein Wort wahr ist, preist den Herrn. Bevor jemand also verbittert geworden ist, ist er, wenn man den Weg zurückverfolgt, aus der Gnade gefallen. Und wie geschieht das? Indem man versucht, durch das Gesetz gerecht zu werden. Dann ist man losgetrennt von Christus. Wenn Sie durch das Gesetz gerecht werden, bekommen Sie die Haltung, ich stehe heute gerecht vor Gott, weil ich das Gesetz gehalten habe. Dann schauen Sie auf das Gesetz. Dann sind Sie aus der Gnade gefallen. Und dann nützt Ihnen Jesus nichts. Ein Beispiel dafür sind die Pharisäer. Sie verließen sich auf das Gesetz und konnten nichts von Jesus bekommen. Bestimmt waren viele von ihnen krank. Aber sie wurden nicht von Jesus geheilt. Prostituierte, Zolleinnehmer und die sozial am Rand Stehenden seiner Zeit waren dagegen bereit, sich von ihm beschenken zu lassen. Auch die Aussätzigen wurden von ihm geheilt. Dem Gesetz zufolge durfte man Aussätzige nicht berühren. Aber nicht der Aussätzige berührte Jesus, Jesus berührte ihn. Und der Reine machte den Unreinen rein. Amen. Wissen Sie, Aussatz kann sehr stinken. Selbst wenn man nur neben einem Aussätzigen steht, der voller Aussatz ist, wie in der Bibel steht. Aber Jesus sprach nicht nur ein Wort. Er hätte den Aussätzigen auch heilen können, indem er aus der Entfernung ein Wort gesagt hätte. Aber Jesus kam zu ihm und berührte ihn. Ich liebe den Herrn. Sie nicht auch? Okay, zurück zu unserem Vers. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung. Genau wie bei Israel geschieht also Folgendes. Sobald Israel sagte, Kol asher diber Adonai naaseh, wir werden alles tun, was du von uns verlangst, wurden sie stolz. Sie verließen sich auf sich selbst. Sie gaben vor, eine Kraft zu haben, die sie nicht hatten. Und als nächstes tanzten sie um das goldene Kalb und brachen das erste Gebot. Das hätten sie nie sagen sollen. Sie behaupteten, dass sie alle Gebote Gottes halten würden, bevor Gott sie ihnen überhaupt gegeben hatte. Denn die Stelle, in der sie das sagten, finden wir in Kapitel 19. Und in Kapitel 20 gab ihnen Gott die 10 Gebote. Wie kann man sagen, dass man etwas kann, bevor man weiß, was es ist? So ist der Mensch, wenn er sich auf seine eigene Kraft verlässt. Und viele Menschen sind so. Sie sind selbstbewusst. Aber Pastor Prince, ist es nicht gut, selbstbewusst zu sein? Nein, Gott möchte, dass Sie mutig sind, aber nicht selbstbewusst. Mutig sein heißt, auf Jesus zu schauen. Selbstbewusst sein heißt, dass Sie nur auf sich selbst vertrauen. I did it my way. Nope. Nein, Gottes Wege sind ewig. Und ich sage Ihnen etwas. Schauen Sie sich die Früchte derer an, die alles machen, wie Sie es wollen. Schauen Sie sich an, wie Ihr Leben endet und wie die Folgen für die um Sie herum aussehen. Nein, tun Sie es nicht auf Ihre Art, sondern auf Gottes Art. Dann wird es in Ihrem Leben auch Ergebnisse geben, die Gott entsprechen. Zurück zum goldenen Kalb. Eigentlich hatten die Israeliten gar nicht geplant, ein goldenes Kalb zu machen. Sie stellten sich selbst unter das Gesetz und behaupteten, sie könnten es halten. Damit fielen sie aus der Gnade und dann tauchte das goldene Kalb auf und sie brachen das erste Gebot. Und hier heißt es, dass eine bittere Wurzel aufwächst, wenn jemand die Gnade Gottes versäumt. Im nächsten Vers, dass nicht, also zuerst, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und jetzt, dass nicht jemand ein Unzüchtiger sei. Wenn sie die Gnade Gottes versäumen, wird es sexuelle Sünde in ihrem Leben geben. Oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Was passiert also, bevor jemand unzüchtig oder gottlos wird? Übrigens, kennen Sie das griechische Wort für Unzucht? Es ist das Wort Pornos. Pornos. Alright, Pornos. Das ist das Wort für Unzucht. Was geschieht, bevor Pornografie und sexuelle Unmoral in einem Leben Einzug halten? Ach ja, Gott hat Sex geschaffen. Amen, Pastor Prince. Ich dachte, den muss ich noch bringen. Schauen Sie sich nach frommen Leuten um. Ihre Arme sind verschränkt, ihre Augenbrauen hochgezogen. Gott hat Sex geschaffen. Das allererste Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat, war, habt Sex. Gott sagte zu Adam und Eva, seid fruchtbar und vermehret euch. Das war das Erste, das er zu ihnen sagte, stimmt's? Also, was habe ich gesagt? Stört Sie das? Nun, man kann es natürlich auch einfach als Pflicht sehen und keinen Spaß dabei haben. Bitte, dann machen Sie es so. Sie wollen ein Kind? Na schön, dann umarmen Sie sich eben einfach. Oder schlagen Sie eine Weile aufeinander ein. Sie werden jetzt nichts dazu sagen, weil Sie es gar nicht anders kennen. Aber so sind Sie geschaffen. Nein, Gott hat uns diese Dinge geschenkt. Aber der Teufel kommt und will sie verdrehen. Der Teufel hat keine eigenen Ideen. Er nimmt nur, was Gott erschaffen hat und verdreht es. Freunde, etwas dürfen Sie in diesen letzten Tagen nicht tun. Verlieren Sie nicht Ihren gesunden Menschenverstand. Denn gesunder Menschenverstand ist heutzutage in der Welt etwas Ungewöhnliches. Wenn jemand Ihnen etwas verkaufen will, das Sie nicht brauchen, sagt Ihnen der gesunde Menschenverstand, dass Sie es nicht kaufen sollten. Nein, danke, nicht nötig. Nein, nein, danke. Nein, gesunder Menschenverstand. Common sense. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die es nicht interessiert. Wen interessiert es am Ende also, stimmt's? Lernen Sie, Nein zu sagen. Und lernen Sie, sich dabei nicht schuldig zu fühlen. Okay, zurück zum Thema. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst. Dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und dann? Dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Ich hatte immer gedacht, er habe geweint und geweint, um es bereuen zu können. Und habe keine Buße gefunden. Aber nein, so ist es nicht. Das Wort für Buße ist Metanoia. Umdenken. Er versuchte, seinen Vater zum Umdenken zu bewegen, aber er fand keinen Raum dazu, obgleich er es mit Tränen versuchte. Er bat seinen Vater, seine Meinung zu ändern, aber der Vater hatte den Segen schon dem jüngeren Bruder gegeben. Man kann es dem Vater nicht vorwerfen. Denn wenn man die ganze Geschichte liest, sieht man, dass Esau sein Erstgeburtsrecht früher geringschätzte. Er verkaufte es seinem Bruder für etwas zu essen. Erinnern Sie sich? Und nun hatte der Vater dem jüngeren Sohn den Segen gegeben und er hatte nichts mehr. Das Bild hier ist also eindeutig. Esau war verbittert. Er versuchte, seinen Bruder Jakob zu töten. Er lebte sexuell unmoralisch. Wir erfahren hier, dass er sexuellen Sünden verfallen war. Woher wissen Sie, ob Sie die Gnade Gottes versäumt haben, wenn Gottes Gnade nichts in Ihrem Leben bewirkt? Kann ein Christ aus der Gnade fallen? Hey, der Galaterbrief ist an Christen gerichtet. Und Paulus sagt, dass sie von Christus losgelöst sind. Er ist in ihnen, aber er nützt ihnen nichts. Wer sich durch das Gesetz rechtfertigt, ist aus der Gnade gefallen. Kann das einem Christen passieren? Ja. Und woran merken Sie, ob Sie aus der Gnade gefallen sind? An zwei Dingen. Erstens, Sie sind bitter. Sie sind immer schlecht gelaunt. Ihre Frau schaut Sie an. Was ist neuerdings mit dir los? Früher hast du die Menschen mit Liebe behandelt. Sie waren zu der Verkäuferin freundlich, zu der Empfangsdame, sogar zu Fremden auf der Straße. Sie waren nett. Sie haben Menschen geholfen. Sie waren freigebig. Was ist mit Ihnen passiert? Wenn Sie voller Gnade sind, handeln Sie so. Sie lieben die Menschen einfach. Manchmal zu sehr. Aber wenn Sie aus der Gnade gefallen sind, dann sind Sie verbittert. Ihre Worte sind bissig. Eine bittere Wurzel ist gewachsen. Und zweitens, Sie merken es, wenn Sie sexuelle Probleme haben. Sie stellen auf einmal fest, dass Sie Ihre Augen nicht mehr vom Hinterherschauen abhalten können. Die ausgewachsene Version ist natürlich, mit jemandem Sex zu haben, der nicht Ihr Mann oder Ihre Frau ist. Oder Sie schauen Pornos, was genauso schlimm ist, auch wenn es nicht die Tat selbst ist. Wir sehen also diese Probleme. Und viele Pastoren machen sich Sorgen darüber. Viele Prediger sind besorgt, wenn sie das bei Menschen sehen. Also versuchen sie, dagegen zu predigen. Dabei ist die Wurzel des Ganzen, dass die Menschen die Gnade Gottes versäumt haben. Deswegen müssen wir die Gnade Gottes wiederentdecken. Gnade ist die Wurzel. Heiligkeit ist die Frucht. Deswegen schauen wir uns das an. Damit Sie es besser verstehen können, habe ich gestern diese Grafik gezeichnet. Jemand hat mir beim Zeichnen geholfen, aber den Entwurf habe ich gemacht. Es soll Ihnen helfen, es besser zu verstehen. Zuerst einmal möchte Gott, dass Sie mit jedermann Frieden haben. Dann Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen wird, nicht wahr? Und wenn wir nicht Frieden mit jedermann haben, was haben wir dann, gemäß der Stelle, die wir gelesen haben? Eine bittere Wurzel. Finden Sie nicht auch, dass Bitterkeit anstelle von Frieden tritt? Es ist das Gegenteil, nicht wahr? Statt Frieden mit jedermann zu haben, ist man bitter, sodass man alle um sich herum angreift und verletzt. Und anstatt Heiligkeit gibt es Unzucht oder Gottlosigkeit. Pornos. Sexuelle Sünde. Stimmen Sie mir zu, dass das an die Stelle von Heiligkeit tritt? Und all das geschieht, wenn wir die Gnade Gottes versäumen. All das geschieht, wenn man die Gnade Gottes versäumt. Die Bibel erklärt es andersherum, von unten her. Da steht, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst, dass nicht jemand ein Unzüchtiger ist. Denn dann habt ihr keinen Frieden mit jedermann und keine Heiligkeit, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Verstehen Sie, was heute unser Problem ist? Verstehen Sie, warum das Leben der Menschen verändert wurde, deren Zeugnisse ich vorgelesen habe? Weil sie die Gnade Gottes gehört haben, nicht seine Heiligkeit. Ja, Gott ist heilig, aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass Gott in Gnade zu den Menschen kommt. Gnade ist die höchste je dagewesene Form von Heiligkeit. Denn nur Gnade kann den heiligen Gott und den sündigen Menschen zusammenbringen. Und die Grundlage dafür ist das vollendete Werk von Jesus. Wir müssen uns also darauf konzentrieren, darauf zu achten, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Und wie versäumen wir sie? Indem wir auf das Gesetz blicken. Was bedeutet das? Dass man aufwacht und einem der ganze Tag vor Augen steht. Man hat etwas gehört oder einem fällt ein, dass... Deswegen müssen wir die Gnade ständig hören, weil Gnade nicht natürlich ist. Gnade ist nicht natürlich. Ich bin der Prediger der Gnade und habe festgestellt, dass sie nicht natürlich ist. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, was Gnade ist. Wenn ich mit meinen Worten auf sie einprügeln würde, weil sie das verdient haben, verbreite ich keine Worte der Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst. Dann hätte ich ihnen ja gegeben, was sie verdienen. Amen. Are you listening? Hören Sie mir zu? Esau ist ein gutes Beispiel dafür. Esau lebte, bevor das Gesetz gegeben wurde. Wie konnte er also aus der Gnade fallen? Er fiel aus der Gnade, weil er leistungsorientiert war. Er war ein guter Jäger und ein wilder Mann. Und er glaubte, dass sein Vater ihn für das liebte, was er tat. Doch das stimmte nicht. Wenn Sie sich das Leben von Esau anschauen, erkennen Sie, dass er die ganze Zeit beschäftigt war, während Jakob lieber zu Hause blieb. Bei allem, was Esau tat, vertraute er auf seine eigene Leistung. Und was war das Ergebnis? Er war verbittert und hatte sexuelle Probleme. Niemand sagt Ihnen, dass es heute unter Christen diese beiden Probleme, Bitterkeit und sexuelle Unzucht, gibt, weil sie auf ihre eigene Leistung vertrauen. Nein, man sagt sogar, ihre Leistung muss besser werden. Dabei ist genau das das Problem. Der Teufel hat uns hereingelegt und bringt die Menschen dazu, die Gnade Gottes zu versäumen. Ein anderes Beispiel ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Sie kennen die Geschichte. In Lukas 15 erzählt Jesus von den beiden Söhnen. Der Jüngere sagt zum Vater, ich kann es nicht erwarten, bis du endlich stirbst. Das war im Grunde seine Aussage. Gib mir jetzt mein Erbe. Und dann ging er in ein fernes Land und verschwendete sein Geld mit liederlichem Leben. Dann landete er im Schweinestall und sogar das Schweinefutter sah gut aus. Und er sagte, selbst die Diener im Haus meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Er ging also nicht zu seinem Vater zurück, weil er ihn liebte, sondern einfach, weil er Hunger hatte und ihm klar wurde, dass sogar die Diener Brot im Überfluss haben. Aber sobald sie einen Schritt auf Gott zugehen, wird Gott ihnen entgegenlaufen, ganz gleich aus welchem Motiv sie zu ihm kommen. Als wir alle zum ersten Mal zu Gott kamen, sind wir nicht gekommen, weil wir ihn lieben. Aber Gott hat uns aufgenommen. Viele von uns kommen zu Gott, weil wir ihn als eine Art Versicherung betrachten, nicht wahr? Mittlerweile haben wir uns alle in ihn verliebt, aber das ist erst später passiert, als wir herausgefunden haben, wie wunderbar er ist. Der Sohn kam auf jeden Fall zurück und der Vater lief ihm entgegen. Der Vater umarmte und küsste ihn und gab ihm das beste Gewand. Er steckte ihm einen Ring an den Finger, schlachtete das Mastkalb und sagte, lasst uns Musik machen und tanzen. Lasst uns feiern, mein Sohn war verloren und ist wiedergefunden. Sie feierten. Und dann kam der ältere Sohn, der Bruder, vom Feld und fragte die Diener, was hat das zu bedeuten, weil er Musik und Tanz hörte? Menschen, die gesetzlich und verbittert sind, verstehen Musik und Tanz nicht. Sie müssen andere fragen, was das zu bedeuten hat. Es ist für sie seltsames Feuer. Sie müssen also fragen, was hat das zu bedeuten? Die Diener sagten, dein Bruder ist zurückgekommen, der Vater hat das alles angeordnet. Da wurde der ältere Sohn zornig, er war verbittert. Schauen Sie her. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen, Bitterkeit. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Sehen Sie das Ich? Ich diene dir und habe nie dein Gebot übertreten. Ach wirklich? Oh ja. Dann ist er der Erste. Ich habe nie dein Gebot übertreten. Ich diene dir. Und mir hast du nie einen Bock gegeben. Wozu brauchte er den Bock? Um mit seinem Vater zu feiern? Das Tier wurde geschlachtet, als der jüngere Sohn zurückkam, um gemeinsam zu feiern. Aber der Ältere wollte den Bock nicht, um gemeinsam zu feiern. Er hatte keine Liebe für seinen Vater. Damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Noch einmal, ich habe nie dein Gebot übertreten. Er steht unter dem Gesetz. Er schaut auf das Gesetz. Er betrachtet den Vater als fordernd. Und daher kommen Bitterkeit und sexuelle Sünde. Wo zeigt sich seine sexuelle Sünde? Okay, lesen wir weiter. Da steht, nun aber, da dieser dein Sohn, er sagte nicht einmal mein Bruder, nun aber, da dieser dein Sohn, wenn meine Frau dein Sohn sagt, dann weiß ich, dass Justin etwas angestellt hat. Weißt du, was dein Sohn gemacht hat? Dann weiß ich schon, dass ich etwas unternehmen muss. Kennen Sie das? Dein Sohn. Weißt du, was dein Sohn gemacht hat? Dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Schon gut, das wird ein langer Abend. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren, mit Prostituierten, vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Aber wenn man aufmerksam liest, wir haben keine Zeit, uns das genau anzuschauen, aber in der Bibel steht nirgends, dass er mit Prostituierten zusammen war. Wir nehmen an, dass er es getan hat. Okay. Und es ist auch sehr gut möglich. Aber in der Bibel steht nur, er führte ein ausschweifendes Leben. Oder er lebte verschwenderisch. Da steht nirgends, dass er mit Prostituierten zusammen war. Es geht auch ohne. Ja, wahrscheinlich war er es. Aber von allen Dingen, die der jüngere Sohn getan hat, spricht der ältere Bruder nur davon, dass er mit Prostituierten zusammen war. Warum? Warum fällt ihm das als erstes ein? Überlegen Sie mal. Normalerweise richtet sich unsere Bitterkeit genau gegen die Dinge, die uns am meisten beschäftigen. Sie fallen uns bei anderen zuerst auf, weil es uns selbst betrifft. Er hat sich damit selbst entlarvt. Er ist also zornig und verbittert und hat sehr wahrscheinlich ein Problem mit Lust. Das garantiere ich Ihnen. Schauen Sie sich die besonders frommen Menschen an, ganz gleich zu welcher Denomination sie gehören. Wenn sie verbittert sind und ein Problem mit Sex haben, haben sie ein Problem mit Gnade. Sie haben die Gnade Gottes versäumt. Wenn diese beiden Dinge in Ihrem Leben sehr stark sind, dann fragen Sie sich, habe ich das Gefühl dafür verloren, wie sehr Gott mich liebt? Habe ich aufgehört, Predigten zu hören, die mich auf Jesus und seine wunderbare Person und die Liebe Gottes hinweisen? Bin ich mir der Liebe Gottes bewusst? Habe ich eine neue Erkenntnis seiner Gnade gehabt? Denn ich sage Ihnen, man erinnert sich an die Zeiten, in denen man voller Gnade war. Damals haben sie sogar dem Tankwart an der Tankstelle ein Trinkgeld gegeben, nicht wahr? At the patrol kiosk, right? Sie waren freundlich und haben anderen geholfen. Wenn sie gesehen haben, wie jemand etwas schleppt, das zu schwer für ihn war, haben sie gefragt, kann ich Ihnen helfen? Sie waren voll Liebe, weil sie so voll Gnade waren. Okay, gehen wir zurück zu Hebräer 12. Ach übrigens, das muss ich Ihnen noch sagen. Der Vater aber sprach zu ihm, mein Sohn. Er hatte gesagt, du hast mir nie, und der Vater sagte, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Neue Erkenntnis, alles, was mein ist, ist dein. Er sagte, warum hast du den Bock nicht einfach geschlachtet? Er gehört dir. Das Problem ist, wenn Sie auf das Gesetz schauen, betrachten Sie Gott als knauserig und fordernd. Er fordert von mir, dass ich ihm diene. Er fordert, dass ich alle Gebote halte. Er fordert, Sie sehen überall Forderungen. Menschen, die voll Gnade sind, sehen hingegen, wie Gott versorgt. Gott schenkt mir Gnade, Gott gibt mir dies, ich bin so erfüllt von seiner Güte. Wenn Schlechtes passiert, denken Sie, Gott wird alles zu meinem Besten lenken. Preis den Herrn. Sie denken immer daran, dass Gott gibt, dass Gott schenkt, dass Gott für uns sorgt. So sind Menschen, die unter der Gnade sind. Josef war nicht verbittert. Er sagte zu seinen Brüdern, ihr habt mich verkauft, aber Gott hat mich hergeschickt. Er hat Gottes Wirken erkannt, er hat Gottes Führung erkannt. Deswegen war er seinen Brüdern gegenüber nicht verbittert. Ihr dachtet, ihr hättet mich hierher verkauft, aber Gott hat mich hergesandt, um viele Menschen zu retten. Okay, mein Sohn. Im Griechischen gibt es mehrere Wörter für Sohn. Eines davon ist Kind. Haben Sie gewusst, dass hier zum ersten Mal in der ganzen Geschichte das Wort Kind auftaucht? Vorher heißt es immer älterer Sohn und jüngerer Sohn. Dort steht immer Huios, die Bezeichnung für einen erwachsenen Sohn mit allen Rechten und Privilegien. Amen. Dort, wo der Vater über den jüngeren Sohn redet, sagt er, mein Huios. Mein erwachsener Sohn mit Rechten und Privilegien ist zurückgekommen. Jesus hat uns zu Söhnen Gottes gemacht. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Huios zu werden, Gottes Söhne mit Rechten und Privilegien. Aber hier steht der Vater und schaut den älteren Bruder an, der auf seine eigene Leistung vertraut und auf sich selbst schaut, statt auf die Güte des Vaters. Und der Vater sagt, Kind. Im Griechischen heißt es hier Kind. Kind, alles, was mein ist, ist dein. Du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Er ist ein Kind. Er sagt es sicher liebevoll, aber er sagt Kind. Deswegen wurde Israel, als sie noch Kinder waren, unter das Gesetz gestellt. Als Jesus kam, brachte er die Huios, die Sohnschaft. Aber haben Sie gemerkt, wie er über den jüngeren Sohn spricht, als er zurückgekommen ist? Mein Sohn war tot, aber er ist wieder lebendig. Er war verloren, aber er ist wiedergefunden. Er sagt, mein Huios war tot und ist wiedergefunden. Obwohl er so gelebt hatte, war er nach seiner Rückkehr ein Huios. Warum? Weil Gott es liebt, wenn sie zu seiner Gnade und Güte zurückkommen. Kein einziges Wort kam von den Lippen des Vaters wie, du hast mein ganzes Geld mitgenommen. Geh und schlaf bei den Dienern. Ich lasse es dich wissen, wann du zurückkommen darfst. David hat das mit Absalom gemacht und Absalom wurde verbittert. David stellte Absalom damit gewissermaßen unter das Gesetz und das verursachte Bitterkeit. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Übrigens, lernen Sie den Unterschied zu erkennen. Das hier ist offene Auflehnung. Und wie geht man damit um? Gott hat diese Auflehnung mit seiner Gnade besiegt. Gehen wir zurück zu Hebräer 12. Wir kommen zum Schluss. Vielleicht sagen Sie, ja, Pastor Prince, Sie reden bei dieser Bibelstelle über die Gnade Gottes, aber vielleicht geht es hier gar nicht um Gnade und Gesetz. Gut, dass Sie das sagen. Wir haben gerade Vers 17 gelesen, nicht wahr? Und wissen Sie, was nach Vers 17 kommt? Vers 18. Und in Vers 18 heißt es, denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen. Auf einmal geht es um den Berg Sinai, den man anrühren konnte. Es ist ein greifbarer, fassbarer Berg. und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel, der Finsternis. Ihr seid nicht zum Dunkel und der Finsternis gekommen. Und das Wort für Finsternis hier ist das gleiche Wort wie für Dunkel im Sinne von Depression. Finsternis. Nachdem das Volk Israel zu Mose gesagt hatte, alles, was Gott uns gebietet, können wir tun, sagte Gott zu Mose, ich komme in einer dichten Wolke zu dir. Einer Wolke, in der man nichts sehen kann. Und dann im nächsten Kapitel heißt es, dass Gott auf den Berg Sinai herabkam, um die 10 Gebote zu geben. Und es gab Dunkelheit und Feuer. Wie können Dunkelheit und Feuer gleichzeitig da sein? Genauso wie der Mond bei einer Mondfinsternis rot sein kann, ohne zu leuchten. Übrigens habe ich die letzte Mondfinsternis gesehen. Ich habe Bilder gemacht. Bei der längsten Mondfinsternis muss man aufbleiben. Meine Familie war im Bett, aber ich bin aufgeblieben, um für sie alle zu beten. Nein, das war nur ein Witz. Ich wollte dieses Phänomen sehen. Es war unglaublich. Wie kann ein Feuersee ein Ort der Dunkelheit sein? Da wollen sie nicht hin. Ach, wenn ich in die Hölle komme, ist das doch nicht schlimm. Ich finde überall Freunde und meine alten Freunde sind ja auch dort. Ja, vielleicht denken sie das, aber sie werden die Person vor sich gar nicht sehen können. Es ist ein Ort voller Finsternis, heißt es in der Bibel. Und doch gibt es Feuer. Das Interessante ist, als Jesus auf dem Berg verklärt wurde, waren Petrus, Jakobus und Johannes dabei. Und in der Bibel steht, dass eine helle Wolke sie umhüllte. Wo Jesus ist, gibt es keine Finsternis. Es war eine helle Wolke. In der nächsten Sendung? Nur durch Gnade können wir Gott auf wohlgefällige Weise mit Scheu und Ehrfurcht dienen. Wir brauchen Scheu und Ehrfurcht in der Gemeinde. Heutzutage kümmert sich die Gemeinde gar nicht mehr um Ehrfurcht. Mein Freund, das geht nur durch Gnade. Lehren Sie Gnade, dann werden Scheu und Ehrfurcht Einzug halten. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der letzte Satz bedeutet nicht, dass Gott auf einmal das Gericht wieder zurückholt. Nein, wir müssen alles im Kontext sehen. Gott verbrennt alles, das nicht von ihm kommt, damit die Dinge bleiben, die ihnen gut tun, die ihnen dienen und die nicht erschüttert werden können. Bekomme ich ein kräftiges Amen?